MDR Kultur. Hörspiel. Herzlich willkommen dazu. Unser heutiger Hörspielabend ist dem Dichter Volker Braun gewidmet, zu seinem 80. Geburtstag am morgigen 7. Mai. Gerade hat Volker Braun zur Buchpremiere in der Akademie der Künste Berlin aus seinem Band Verlagerung des geheimen Punktes mit Texten zu Poesie und Politik und der Aphorismensammlung Handstreiche, die nach den Möglichkeiten des Schriftstellers sucht, unter den gegenwärtigen Bedingungen in den Lauf der Dinge einzugreifen, gelesen. Fragen, die den Poeten Braun seit Beginn seines Schreibens in den 1960er Jahren begleiten. Ich will nichts haben, wovon nicht jeder seinen Teil haben kann, unter gleichen Bedingungen. Das schreibt Braun mit Walt Whitman in seinem Gedicht über Manhattan. Die Notwendigkeit zur Veränderung der Gesellschaft in diesem Sinne scheint durch all seine Texte, ob in der DDR mit Stücken wie Die Kipper, Tinker, Die Übergangsgesellschaft und seinem Hinze-Kunze-Roman, der das Verhältnis der Partei zum Volk als das von Herr und Knecht beschreibt, oder nach der Wiedervereinigung mit Die Putzfrauen oder Die Hellen Haufen, wo den Kali-Kumpeln ihr einst volkseigenes und mehr als rentables Werk geschlossen wird. 1989 gehörte Braun zu jenen, die weder die DDR des real existierenden Sozialismus behalten, noch den Kapitalismus der Bundesrepublik übernehmen, sondern einen dritten Weg versuchen wollten. 2004 hat er sich im wiedervereinigten Deutschland jene legendären 42 Tage im Mai und Juni des Jahres 1945 genauer angesehen, in denen das erzgebirgische Schwarzenberg, von Amerikanern und Russen vergessen, unbesetztes Gebiet war und sich vor Ort ein antifaschistischer Aktionsausschuss bildete, der die Geschicke dieses Niemandslandes in die Hand nahm. Die Hörspielbearbeitung dieser Erzählung von Volker Braun hören Sie gleich hier in der Regie von Jörg Jannings mit Hilmar Tate, Jürgen Holz, Götz Schulte, Hermann Bayer und Dagmar Manzel. Im Anschluss an das Hörspiel senden wir ein Gespräch mit Volker Braun zu seinem Buch »Das unbesetzte Gebiet« über Volkssouveränität, Utopie und Wirklichkeit, den sächsischen Dialekt und darüber, wie sich seine Erzählung von Stefan Heims 1984 erschienenem Roman Schwarzenberg unterscheidet. Volker Braun. Wenn ich eine Geschichte erleben wollte und sie machen wollte, weil sie sich im eigenen Gebiet ereignet, in einem Land, wo keine fremde Macht herrscht und niemand bestimmt darin, als die sich um sich selber kümmern, dann ist es die des Niemandslands am Ende des Zweiten Weltkriegs. Aber diese Geschichte ist gelaufen und vorbei, und es bleibt, um dabei zu sein, davon zu erzählen. Das unbesetzte Gebiet. Ein Hörspiel. Die herrschaftslose Zeit im unbesetzten Gebiet Schwarzenberg endete nach 42 Tagen mit dem Einzug der Roten Armee und der gewollten Unterwerfung der Bevölkerung unter die neue Ordnung, die sie versorgen und verwalten würde. Und nichts blieb ihr von der kurzen Epoche im Gedächtnis, von der Lust der Selbstbestimmung, dem Rausch der Gerechtigkeit. Und sie vergaß diese Angst, diese Freiheit bei allem Anderswerden und wollte nicht mehr wissen, was für sie das Beste war. Er hängt an keinem Baume, er hängt an keinem Strick, er hängt nur... Schörner! Marschall. Feldmarschall. Greift an aus jeder Lage. Vor allem aber rücksichtslos gegen die eigene Schwäche. Mit gewordenen Traurigen packt sie an. Am 8. Mai 1945, 23.01 Uhr, kapitulierte das Deutsche Reich. Er hängt an keinem Baume, er hängt an keinem Strick, er hängt nur an dem Traume. Er hängt nur an dem Traume der Freien Republik. Hier beginne ich die Geschichte und halte mich an Irmich seit 1920 in der KPD, früherer Stadtverordneter, jetzt Fabrikarbeiter. Er ging noch am 9. Mai auf Arbeit, aber am Schichtschluss erklärte er: Morgen seht ihr mich nicht. Am 10. macht er nichts weiter, als durch die Stadt zu laufen. Ich folge ihm. In der Oberstadt alles unverändert. Die Gassen, die Läden brüsteten sich in der Sonne. Er stieg über den Markt, er fror. Im Ratskeller harrte das Kampfkommando aus. Der Kreisleiter Henschel trat das Pflaster, hatte nur gerade das braune Hemd gewechselt. Mutschmann, der Gauleiter hieß es, saß bei Kraus in der Villa, in der Volksbadewanne, wie? Bürgermeister Rietsch noch im Amt. Fremdarbeiter, tschechische Studenten, lümmelten im Neidhardt. Es war noch alles da und bewegte sich, ohne sich des Unsinns gewahr zu werden. Nur er war im Panoptikum und ein Lachen würgte ihn. Es war ein klarer Tag. Kein Lüftchen regte sich. Natürlich stand das vollkommene Chaos bevor. Irmisch Willi, in Wildenau unten. Mein Gott, ich muss doch irgendwen finden. Oder ich. Es muss irgendwas geschehen. Es geschah nichts. Am 11. Mai zur Kaffeezeit trafen sich zwei Handvoll Arbeiter im Wald von Bermsgrün. Irmisch war morgen vorm Aufstehen zu Krause Willi nach Sachsenfeld gegangen, hatte ihm den Stock ans Bett gebracht und die Lare besprochen. Sie waren besiegt und werden besetzt, dann sind sie befreit. Das begreifen nur wir zwei. Krause hatte nicht Lust ohne dritten Mann und... Hat's noch Sinn, was zu tun? Morgen sind sie da. So war Irmisch zur Papst-Helene gelaufen und hatte sie aus dem Waschhaus gerufen. Er hatte in ihrer Küche gesessen. Der war, sagte sie, nicht nur blass, der war grün. Sie hat ihn mit einer Schnitte versorgt und war also mit zur Krause gekommen. Wäre ein schlimmer Hermann, der Irmisch nicht zu Hause angetroffen hatte, gleichfalls in Krauses Wohnung erschienen war. Als die Genossen den Sozialdemokraten hereintreten sahen, war ihnen plötzlich klar gewesen, dass sie handeln würden, so wie man das Blatt aufnimmt und eine Farbe sagt. Ob aus Schwarzenberg oder Bermsgrün der Anstoß kam, weiß man nicht. Sie schlichten den Berg hinauf, auf getrennten Wegen, ein wenig geduckt. Das Fädlein der Aufrechten. Mehr als 15 war man nicht. Was hatten sie für Karten? Sie waren im Zuchthaus gewesen und Schlemmer gefoltert worden und wieder herausgekommen. Hochverräter, Krause, die sich still verhielten, überwacht. Er vom SS-Mann Reichel gegenüber, bis auch er kriegswichtige Arbeit gefunden hatte. Nicht, dass sich einer zur Wehr gesetzt hätte. Die illegale Arbeit, Pilze sammeln, wo sie ein paar Worte wechseln konnten. Sie hatten die Zeit überleben wollen. Und die letzten Tage, damit sie uns nicht erledigen, nicht zu Hause geschlafen. Sie hatten nicht gekämpft. Sie trugen, und das wussten sie, an dem unsichtbaren Makel. Etwas Dunkles, etwas wie Scham begleitete sie. Und eine verstohlene Lust, sie loszuwerden. Sie mussten aus ihrem unauffälligen Dasein treten und sich, so lange in Schweigen gehüllt, ein gefährliches Aussehen geben. Jetzt waren sie an der Reihe und aufgerufen aus der großen Zahl, die niemand hieß. Sie hasteten durch das knackende Holz und stolperten über weggeworfene Helme, Schulterriemen, Panzerfäuste. Sie hielten 100 Schritte vor dem Arbeiterheim, der Folterstätte. Krause stellte auf den Stock gestützt und röchelnd atemziehend zwei Fragen. Macht ihr mit, Ja, ja, ja. Was machen wir? Und wir räumen auf. Wir hauen ja, los. Los. Waffen! Waffen! Sagte Schlemmer. Er habe 14 Pistolen vergraben, im Hilfslazarett gegen Zigaretten getauscht und einen Karabiner. Korb pfiff nicht ohne Neid durch die Zähne. Es fiel ihnen aber ein, dass sie nur auf den Boden langen mussten, um sich auszurüsten. Sie waren im deutschen Wald. Es hielt sie nicht länger als eine halbe Stunde. Da machten sie kehrt in die Stadt. Halb zehn waren 40 Mann wie zur Spätschicht versammelt. Aber irgendein Wort, das gefallen war, trieb sie vom Markt die Bahnhofstraße hinunter. Sie kamen vors Rathaus und Korb erblickte den Bürgermeister in der Wache umringt von einem Häuflein, das er die Bürgerwehr nannte. Dr. Rietsch, sagte Krause, der bis 1933 Stadtrat war. Du hast mich hier einmal hinausgeschmissen. Ich bitte jetzt Sie, das Amt zu verlassen. Das werde ich leider nicht, erwiderte Rietsch, denn ich warte auf Anweisungen. Von wem denn? Von der Regierung? Ist keine mehr da. Rietsch nickte bleich und hielt die Hand auf dem Telefon. Er schien den Humor der Stunde zu kosten. Nur seinerseits nicht zum Scherzen bereit. Er richtete sich hoch auf und hauchte, hinaus! Da schlug Krause mit seinem Stock auf den Tisch. Hier ist Schluss, hier bestimmen wir. Und sofort, als wäre ein wahres Wort gesprochen, schlich Rietsch, aber man half ihm auch vom Hof. Und Schlemmer schickte die Schießbürger nach Hause. Jetzt waren die Tapferen übrig. Aber draußen dunkelte es unheimlich. Sie mussten sich bemerkbar machen. Am Bahnhof, im Telegrafenamt, im Felsenkeller, Café Bartel, die Schule in Neuwelt. Schlemmer, der militärische Fähigkeiten hatte, wurde zum Polizeier gemacht. Und Korb, der sich auch meldete und ganz wild darauf war, in dasselbe Ressort getan. Um aber nicht im Wege zu stehen, bot er an, auf Patrouille zu gehen. Er übernahm das Kommando auf dem LKW, den Richter Kurt gegen 23 Uhr brachte, um die Verbindung mit den Wachen zu halten und es den Elementen, wie er sagte, zu zeigen. Auf dem Lastwagen fanden 10 magere Leute Platz, ein Maschinengewehr und Leuchtpistolen. Wir fuhren die ganze Nacht durch die Stadt. Einmal so rum, einmal andersrum. Durch das obere Tor, dann über das untere Tor auf den Markt und den Schulberg hinauf, den Rösselberg hinunter, in die Vorstadt, die Neustadt, nach Neuwelt hinaus. Und nach Wildenau hinüber. Und wieder unter dem Totenstein lang, wo sie Verdächtige stellten. Die warfen sich, als Korb eine Leuchtkugel schoss, mit Sack und Brecheisen in die Büsche und in scharfem Tempo x-mal die Biege vorm Schloss, in der sie sich blökend ans Wagendeck krallten und die weißen Patronen krachten, dass Ruhe war. Das war ihr Recht der ersten Nacht. Früh um 7 Uhr waren die Nasen wieder im Rathaus zusammen. Krause, Irmisch, Lene, Schlemmer, Korb und Schiek sahen sich begeistert an. Das Rathaus war aber zu ihrer Verwunderung völlig leer. Kein Pförtner, kein Mensch, kein Abteilungsleiter zu finden. Sie gingen verlegen durch die Gänge. Auch keine Reinemachfrau ließ sich blicken. Sie mussten sich freilich sagen, dass sie heute Nacht alles herausgekehrt hatten. Sie hatten, schien es, ein Machtwort gesprochen. Sie flüchteten sich in Rietschs großes Zimmer, um fürs Erste Platz zu nehmen. Sie hatten sich tatsächlich durchgesetzt und drückten sich in die tiefen Sessel. Nun müssen wir uns konstituieren. Das Wort spürten sie regelrecht in den Knochen und regelten sich ein wenig, was immer das bedeutete. Jetzt wären sie wer. Aber wer denn? Wer kam in Frage? Sie wurden, als sie so brüteten, gewahr, dass sich die Frage nicht stellte, jedenfalls heute nicht mehr, nachdem sie gestern schon bei der Aktion im Wald zusammen gewesen waren. Sie waren also, ohne rätseln zu müssen, der Aktionsausschuss. Da trat Dr. Rietsch, der über der Straße wohnte, in sein Büro, um ein paar Dinge in Ordnung zu bringen. Da stimmte nun Krause, der am Schreibtisch saß, heiter. Hier ist die antifaschistische Ordnung. Rietsch, seit 20 Jahren im Amt gewesen, glaubte es. Oder nahm ihn nicht den Glauben. Er wollte wiederkommen, wenn man des Bürgermeisters bedürfe. Und wer ist der Bürgermeister? Sie kamen nach hin und her auf ihn, Irmisch. Krause, der Vorsitzende im Ausschuss, Schlemmer und Korb Ordnung und Sicherheit, schickt der Jüngere zur besonderen Verwendung. Helene Papst, die, weil keine hübsche Sekretärin hereinkam, Kaffee kochte, wurde das Übrige aufgetragen. Versorgung! Es gab, das fiel auf, keine Gegenstimmen. Aber sie waren ja unter sich. Es war nur der Landrat Hänischen noch eine Größe, vor der sie zuckten. Der hatte seinerseits seine Belasteten entlassen, weil Schramm, sagte er grinsend, der Mohikaner der Landesregierung aus Oberwiesenthal, rief er verzweifelt grinend, ihm freigestellt habe zu handeln. Das wäre nun seine Sache und niemandes Ding. Sie lachten mit ihm eine Weile und beruhigten ihn ultimativ, er solle nur einfach sein Stempelchen nehmen und ihre Ohnmacht bestätigen. Auch das geschah. Nie war dergleichen geschehen, dass es nach niemanden ging. Es hatte sie niemand gerufen und niemand ernannt. Sie waren im Niemandsland. In der zweiten Nacht hatten sie spitz bekommen, dass sich die Kreisleitung verdünnisierte. Sie sollte sich in der Naturbühne eingenistet haben. Korpaul stellte seine Truppe zusammen für einen großen Auftritt. Die Requisiten auf dem Wagen, mit dem sie den Berg hochkachelten. Der Schuster Stockleff war mit aufgesprungen, weil Blechschmidt bei der Bahn, weil sie nicht kam, nicht abkömmlich war. Es wäre keine Kunst, behauptete Korb, die Hunde festzunehmen. Das Spiel sei aus. Das Theater lag in einem aufgelassenen Steinbruch. Korb ließ die Eingänge besetzen und stürmte mit den anderen hinein und, das war nun seine Vorstellung, ballerte in den Saal. Ein ungeheurer Hall, aber niemand zeigte sich. Die Nazis hatten Lunte gerochen. Man kannte die Komödianten. Sie würden sich feige versteckt haben und aus dem Hinterhalt starren. Stocklöw sah sich ängstlich um. Das Areal glich einer Festung mit den Bruchsteinmauern und Laufgräben. Zwei mannshohen Türmchen mit Seeschlitzen für den Souffleur oder Scharfschützen. An zwei Seiten stieg die Felsenwand auf, an der Sträucher hafteten und kleine Stege, über die man entkommen konnte. Unter den Füßen Bohnen. Da war's hohl. Waren sie in die Falle gegangen? Wir irren hier unter lauter Blendwerken herum. Seenland und reden mit lauter Kobolden und Nachtfrauen. Da entdeckte Stocklöw ein Grüppchen, das sich hinten an die Kulissen drängte. Einer im weißen Kleid mit goldenen Streifen und zwei oder drei wie Landsknechte verkleidet. Als Korb die Pistole schwenkend hinlief und sie greifen wollte, waren es lauter Kostüme am Geländer aufgehängt. Die wollen uns foppen! Und Rohorn lagern sich, verwildert im langen Krieg auf dem verheerten Rohorn. Es lagen auch Theaterzettel herum von einer Komödie der Irrungen und ein Plakat schwamm direkt im Wege: Wallensteins Lager. Ja, so sah's aus. Aufgebrochene Kisten, Reste von Proviant, Benzinfässer, Unrat, Stocklöw Amann stand verloren. Stocklöw Amann stand verloren auf der Bühne und hatte kein Textbuch zur Hand. Sie waren Dilettanten. Zum Glück vor keinem Publikum. Und kein Applaus war zu ernten. Doch es würde kommen, das Gebildete tun, das zuschauen und absahnen wollte. Korb würde es nicht beeindrucken mit seinen Platzpatronen, aber es würde nicht von den Plätzen weichen. Der konnte nur Räuber und Gendarmen. Dann sah er Löffler Kurt mit einer weißen Perücke betan und Korb Paul hatte eine Krone ergriffen. Stocklöw schüttelte den Kopf, aber ein Lachen überkam ihn und kitzelte ihn. Sie hatten die Rollen besetzt. Sie waren die Könige. Herr, jetzt konnten sie spielen. Sie waren die Darsteller hier. Und er fühlte einen Moment die Verlockung, die Freiheit, die Pflicht, es allen zu zeigen und recht zu machen und sie zu ergötzen mit einer Aufführung, die man nie sah und von der man erzählen würde hinter den Bergen und Wäldern. Unterdessen übte sich die Masse in ihrem Fach. Zu warten, das hatte sie gelernt und unterhielt sie und machte nichtsdestoweniger Mühe. Sie wartete auf die Besetzung. Es war kein frohes, es war ein banges Harren auf ein unausweichliches, hartes Ereignis, den schrecklichen Schluss. Nur unbegreiflich, dass es nicht eintrat, hatte man sie vergessen. Die Amerikaner waren nach Aue, nach Schneeberg hineingefahren, aber wieder aus dem Blickfeld verschwunden. Die Russen hielten in Annaberg an und höchstens bis Schlettau zogen die Postenketten. Zu ihnen kamen sie nicht. Der große Heerwurm war vor dem Erzgebirge in Schlaf gefallen, in seinem Schuppenpanzer aus Schamens und T-34. Den letzten steinigen Brocken verschmähte er. Was sollte jetzt werden? Man gehörte zu gar niemanden. Nur in den Krauswerken wurde durchproduziert. Aber statt Fliegerteilen, Granaten, Kartuschen, stapelten sie jetzt verschämt die Wärmeflaschen und Wäschestampfer. Der Arbeiterwinkler kommissarischer Bürgermeister in Wermsgrün kam mit Ebert Max nach wenigen Tagen wieder ins Werk und teilte Kraus mit, dass eine Belegschaftsversammlung stattfände. Kraus nickte das ab und wirklich standen einige hundert im Wannensaal und hörten den Winklerkurt an. Von Seiten der Arbeiter gab es keine Diskussion. Man setzte den Obmann der Arbeitsfront ab und stimmte mit Klammpfoten für Ebert Max, Kellerkurt und so weiter. Es ging so still und gesittet zu, dass es Ebert nicht einleuchtete, dass sie ein wilder Betriebsrat waren. Als sie hinaus vor die Halle traten, fanden sie dort Körbe mit Broten stehen, die der Hofmeister Lux, nämlich Kraus Emil selbst, hatte hertragen lassen. Und wie nun Ebert und Keller stolz vorbeigehen wollten, merkten sie am eigenen Leibe, dass das eine übermenschliche Haltung gewesen wäre. Die anderen Arbeiter griffen auch schon zu und hatten nicht die Größe, dem Geruch zu widerstehen. Es war eine Abstimmung mit langen Fingern. Da standen die Deputierten. Hier lag das Deputat. Das Ergebnis war eindeutig. Sie wählten den Wohltäter. Kraus quatschte, erst kommt das Fressen, dann der Betriebsrat, und er kannte ihn an. Man wusste, Kraus hatte Material und Nahrungsmittel verlagert. Aber die Meister schwiegen sich aus. Und der Küchenchef musste eingemacht werden, bis er gesprächig wurde. Korb rückte mit seiner verhungerten Truppe zweimal an. Dann wurde sie fündig. In einem Werkraum, der außen länger war, als er innen schien, Langpaul schritt ihn kurz aus, war eine Zwischenwand eingezogen, hinter der 46 Sack Weizenmehl lagerten und 100 Kartons mit ungefüllten Waffeln. Die Arbeiter taten, als würde ihnen die Frühstücksbämme entwendet, und verteidigten Kraus Emil, als sei er ein stülpner Karl aus der Ausbeuterklasse, der sein unrechtes Gut an die Armen verteilt. Er hatte sich einen Glorienschein umgebunden. Die Wahrheit ist, sagte Krause, dass er Verbindungen hat. Ja, sagte Herr Kraus zu Krause, wir Metallarbeiter zu den Bergarbeitern und Bauern. Wie denn? Der leere Topf hier? Das Blech lässt sich aufessen. Man kann die Wannen und Tröje gegen Kartoffeln tauschen. Hast du was, so kannst du was. So wie wir heute arbeiten, leben wir heute. Dem hatte der Aktionsausschuss nichts entgegenzusetzen. Er hatte nichts. Er hatte die Verantwortung übernommen. Aber das war nicht hinlänglich bekannt. Man musste es in die Welt setzen. Irmisch, der das Schriftliche machte, gab am 16. Mai einen Aufruf heraus. Alle nationalsozialistischen Gesetze sind außer Kraft gesetzt. Im Moment ist jedoch keine Zeit, neue Gesetze zu erlassen und große Reden zu halten. Lebensmittel und andere Gegenstände des täglichen Bedarfs, als wie Heeres- und Hamstergut, gehören der Stadt. Wer sich daran vergreift, wird erschossen. Das war klargestellt. Würde er denn das tun? Nicht im Lehm. Man musste so tun. Jetzt war es amtlich. Die Habenichtse aus der Vorstadt. Nur seine Hand zitterte, wenn er sie nicht ballte. Keiner hatte ihm diktiert. Sie gehorchten der Not. Aber gehorchte man ihnen? Kraus oder Krause? Wer würde wen schlagen? Das war nicht vorauszusehen. Er hatte keine Zeit, sich den Kopf zu machen. Es war ein wahres Rathaus, das sich mit Ratlosen, Hilflosen, den Bittstellern füllte, die sich direkt mit der Untrigkeit besprechen wollten. Irmisch thronte, hockte in dem Gewühle. Hilfsbereite und Ortsfremde, Personen ohne festen Wohnsitz und mit lockerer Gesinnung, welche ohne Ausweis, die er vorsichtshalber wegschicken musste. Leute, die Auskunft verlangten oder unverlangt Auskunft gaben, denunzierten. Zwei Händler kamen herein und baten, Butter ohne Abschnitt abgeben zu dürfen. Sie schlugen zwei Klumpen auf seinen Schreibtisch. Er drohte, sie zu verhaften. Zwei Pfarrer kamen herein, ob sie die Religion ausüben dürften. Sie wollten ihn in den Himmel heben. Er gab ihnen seinen Segen. Alles diente sich an, um sich zu bescheißen. Es war, als hätte er Irmisch einen Hebel umgelegt. Und das lief in dem anderen System. Es war umgeschaltet, aber nie verwandelt. Hier kann kleiner Fehler liegen. Werden sie wieder Mitläufer sein? Im höchsten Triumph fühlte er die tiefste Verzweiflung. Wenn wir uns nicht selbst befreien, bleibt's für uns ohne Folgen. Die Lötschädel, erzählte der Kiesling, ihr Mann sei mit dem Fahrrad bei den Russen gewesen, aber mit einem anderen Rade zurückgekommen. Das seine sei ihm schon auf dem Hinweg von einem Rotarmisten ausgespannt worden, sodass er zu Fuß habe weiter müssen. Als ihn der Kommandant in Annaberg fragte, wie er nach Hause käme, habe er den Zufall zugegeben, wo zufällig viele Fahrräder standen und er sich absichtlich eins aussuchen durfte. Sie erzählte das vielen, aber er blieb der Einzige, der sich zuerst hingewagt hat. Irmisch fuhr mit Schick und Winkler nach Annaberg. Blech mit Max am Steuer. Sie setzten sich über die Grenze hinweg. Sie kamen nämlich an den Schlachtbaum. Steu. Blechschmidt sagte mit glücklichen Augen, wenn er bringe, die Schwarzenberger Genossen, aber der Posten lächelte, denn er verstand nicht. Winkler beugte sich vor und sagte nachdrücklicher, dass sie den antifaschistischen Aktionsausschuss repräsentierten, worauf sich das Gesicht des Postens verfinsterte und auch er den Tonfall änderte. Und nun stieg Irmisch in Person aus und erklärte sich als erster Bürgermeister. Und der Posten legte die Kalaschnikow auf ihn an. Irmisch erbleichte und fand gar keine darüber hinausgehenden Worte. Das war nun der Empfang bei den Freunden. Sie wurden wie Verbrecher. Paschli. Zur Kommandantur begleitet oder geschafft. Das war eine requirierte Villa, wo sie im Souterrain verlegen warteten und sich eingestanden, dass sie nichts zu bestellen hatten. Gruß aus der Bergstadt Schwarzenberg, wie es auf den Postkarten hieß. Dann kam endlich ein Offizier mit einer Dolmetscherin, die es eilig hatte, zu ihnen herunter, und Schick deutete in groben Zügen aus welchem verlassenen Land sie kam. Dass sie also die Nazis aus den Ämtern geworfen und die Rathäuser mit Waffengewalt besetzt haben und die Kommunisten überall die Geschicke in der Hand halten und alle hungern. Die Dolmetscherin, die viel schneller sprach als er, musste aber mehrmals sagen, was er sagte, und der Offizier, der sich nun mitten hinein vorstellte, Kapitän Popow, schüttelte ungläubig den Kopf und entschloss sich, die drei eine Etage höher dem Kommandanten vorzuführen, vor dem sie, seinem Gabelfrühstück zuschauend, die mageren Aussagen wiederkauten, von seinen überraschten Fragen unterbrochen. Und Wehrmacht? Und Faschisten? Kaputt, sagte Winkler. Kack, rief er. Wie? Wieso? Half die Dolmetscherin Kack Djeladsch. Wie sie das selbst, ohne Hilfe. Von wem denn? Kack, kack, sie es fertiggebracht haben, rief der Kommandant. Und erhob sich massig und war Gardemajor Niemow, der allen die Hand gab und den Adjutanten Befehle. Die holten eilends alle Offiziere nebenan im großen Esszimmer zusammen, wo ein weißgedeckter Tisch stand, und Schick, Irmisch und Winkler mussten zum dritten Mal behaupten, was Tatsache war. Und wie sie das bloß durchgeführt hätten, ich kann euch nicht sagen, wie sie sich freuten. Sie wurden wie Kämpfer bestaunt und mussten wie Helden trinken. Und ein Hauptmann, Malagow, umarmte Winkler und weinte tatsächlich an seiner Schulter. Schick hatte Mühe, das Anliegen, das sie hergeführt hatte, zur Sprache zu bringen. Dass sie Passierscheine brauchten, um Kartoffeln, Getreide aus Döbeln oder Chemnitz durch die Absperrung zu bugsieren, sofort. Und Genehmigung, Waffen zu tragen, ohne erschossen zu werden. Niemow schien es genug, dass sie an seinen Tischen prassten. Snajetje, wisst ihr denn, was ihr gemacht habt, fragte er. Ihr habt die Macht. Versteht ihr? Ihr habt die Macht ergriffen. Die Macht. Sie hörten ihn begeistert schreien und der Schrecken fuhr ihnen in die Glieder. Und es wurde ihnen erst ihr Mut bewusst, ihr unverschämtes Beginnen. Irmisch, der neben Niemow saß, sah die Gelegenheit für eine, wie er zutraulich sagte, brennende Frage. Niemow, das Glas in der Hand, antwortete laut: Ich befehl Annaberg und nicht weiter. Da brach es wie aus einem Unglücksschacht aus Winkler heraus: Kommt doch, besetzt uns! Und in die vollkommene Stille: Befreit uns! Korps Streife fuhr in Tellerhäuser herum, um den Goldfasan zu fangen. Aber Mutschmann ging ihnen durch die Lappen. Sie umstellten das Dorfhaus, der Herr Gauleiter war nicht da und nicht gesehen worden. Das Hakenkreuz hing groß über der Bühne. Sie stapften bis ins Hochmoor. Die Jagdhütten waren aufgebrochen und innen heimelig schön. Sie kämmten den dichten Tannenwald durch und zogen nur ein paar Lanzer aus den Verstecken, keine 12 Enter. Es lohnte nicht. Auf der Rückfahrt, die Steilkurven runter, war ihnen schlecht, weil sie nicht den Magen hatten. Mutschmann hatte sich nur 2 Häuser höher im Gut von Kaufmann verborgen. Ein Halbjude, sagte man, verpfiff ihn. Und die antifaschistische Polizei rückte aus Oberwiesenthal an. Ahlfeld also schickte sie zu dem Gut hoch. Mutschmann, im Andachtsraum des Bauern, wo Sprüche hingen, selig sind, die da reinen Herzen sind, das Schildel fand man umgedreht, nahm gleich die Hände hoch. Nicht schießen, meine Herren. Der Erzgebirgskamm, Wiesenhänge, eine Kuh grast im letzten Licht. Sie führten ihn am Stricke. Damit war Martin Mutschmann aus dem unbesetzten Gebiet exmittiert. Am anderen Tag wurde er auf dem Marktplatz von Annaberg an den Pranger gestellt. Kein Schwarzenberger sah zu und keinen verlangte danach. Nur schlimmer. Häftling in Schorlau war den Gegenbesuch schuldig. Er stellte sich auf den großen rechteckigen Platz und sah sein Gegenüber aus anderer Perspektive. Der stand auf dem Denkmalssockel, neben ihm seine Trabanten vom Werwolf mit nackten Füßen und war auch das Lametta, die goldene Kriegsbemalung, los. Und jetzt war er es, Schlemmer, der den Häftling, denkt er, an die Schulter stößt und der dreht sich um und macht ordnungsgemäß Meldung und schaltet den Gewindestrehler aus. Ungewohnte Schwerstarbeit in Waldheim. Und Schlemmer steht ein wenig breitbeinig, die Hände am Koppel vor ihm und fragt: Wo sind Sie her? Aus Dresden. Was haben Sie ausgefressen? Vorbereitung zum Hochverrat. Was haben Sie da gekriegt? So und so viele Jahre Zuchthaus. Da waren Sie wohl ein faschistischer Führer, hä? Ja, ich war Gauleiter von Sachsen. Was haben Sie davon weg? Noch gar nichts. Schlemmer musterte ihn eine Zeit lang von oben bis unten, wie man ein Tier im zoologischen Garten bestaunt und fragt: Sind Sie denn nun von Ihren Wahnsinnsideen geheilt? Mutschmann blickte ihm ein paar Sekunden ins Auge, mit stierem Blick, als ob er nichts begreife. Und Schlemmer schlug sich mit der flachen Hand an die Stirn und wandte sich ab und überließ ihn der gaffenden Menge. An einem warmen Mittwochabend fand im Olympiakino eine Kundgebung statt. Mutzhammer hatte seine Musiker zusammengelesen. Der Saal war brechenvoll und man musste eine Leitung nach draußen legen, wo noch Dutzende standen. Nicht um etwas kundzutun, sie kamen wegen der Ungewissheit her. Die Genossen aber waren sie auch nicht gewiss. Ein festes Thema hatten sie nicht ausgemacht. Was konnten sie erreichen? Dass man sie liebte? Kaum. Sie ließen Ernst Schäffler sprechen. Der sagte, Funkurt geradewegs vom KZ kam. Helene Pabst brachte ihn. Er war wortkarg und mürrisch und doch viel zu schwach. Man half ihm die Stufen zur Bühne hinauf. Er begann mit sachter, fester Stimme. Er brachte es fertig, im ersten Satz vom Zusammenbruch und zugleich vom Anfang zu reden. Er sprach so einfach. Es wurde ganz still im Saal. Lene hing an seinen Lippen, als wenn er ihr jetzt erst ins Auge fiel. Hier im neutralen Gebiet, wo sich die Bande noch halte, müssten sie mit eigener Kraft die alte Macht schlagen. Wenn sie es nicht fertig brächten, bewiesen sie den Besatzern, dass die Deutschen nicht fähig seien, menschlich im Kreis der Völker zu leben. Sie müssten fest zugreifen, aber nie mehr mit barbarischen Mitteln. Die Faschisten hätten unzählige in 12 Jahren zu Tode gequält. Auch Schneller Ernst, sagte er stockend, haben sie noch zuletzt umgelegt. Sie, die Überlebten, hätten es dem glücklichen Zufall zu danken. Und nun erwarte sie die bitterste, die Notwendigkeit. Die führe sie nun zusammen. So hatte noch keiner zu ihnen gesprochen, dass sie den Willen haben, selbst eine Zukunft zu bauen. Er fand ihre armen Seelen und ein schluchzendes Schnaufen war zu vernehmen. Zum ersten Mal war etwas wie Einigkeit unter ihnen. Lene aber. Als er von der Schwere der Aufgabe sprach, war es fast leicht ums Herz. Und dass man sie nur gemeinsam packen könne. Ja, mit ihm, flüsterte sie und fühlte, wie sie in Liebe brannte. Sie gab sie ihm kund. Der Beifall umfasste ihn. Sollten wir nicht ein paar an die Wand stellen? Was? Die Laterne knüpfen. Wahre Frage. Es ist noch einer bei. Der hat 8 Kinder. Wenn wir den nun aufhängen, wird die Frau in ein paar Jahren durch die Stadt laufen und rufen, das ist der Krause. Das ist die Paps, das ist der Irmisch. Die haben euren Vater. Und was, wenn sie nicht kommen? Wenn sich kein Siecher hier sehen lässt? Und die Geschichte um unseren Bohren macht? Undenkbar. Das wäre ein Wunder. Aber wenn doch? Also doch nicht. Dann wird die deutsche Arbeiterklasse. Dann wird man sehen, was er macht. Sie schwiegen und lauschten in die Stille hinaus, in einer absurden Sehnsucht. Die große Esem hatte im April wegen der Fliegerangriffe zugemacht. Und die 500 Arbeiter und 200 Fremdarbeiter waren in ihren verdunkelten Stuben, dunklen Baracken geblieben. Im Mai waren sie alle noch einmal zusammengekommen, weil der Fabrikant jedem etwas Leder für einen Latsch geben wollte, bevor er sich selbst auf die Sohlen machte und nach Merane ging oder floh. Lohn wurde noch zu einigen Prozenten weitergezahlt und auch danach wurden noch Sachen verteilt. Irmisch wusste davon und Günther erfuhr es, als Emil Vogt von der Betriebsratswahl Bericht gab. Was ist da los? Sagte er. Das ist Volkseigentum, sagte Irmisch. Eben. Wieso? Fragte Günther und grinste blöd. Nimm das mal an, sagte Irmisch und weitete sich an Günthers Verblüffung. Mensch, Willi, sagte der fassungslos. So ist es. Besitzer Friedrich Volk. Günther, der nicht dumm dastehen wollte, als neuberufener Kreispolizeileiter, fragte furchtlauernd, was hat er hergestellt? Formen, Werkzeuge für... Jetzt scheute sich Furcht, den Häftling weiter zu quälen. Für einen Volkswagen, ne? So ließ sich Paul Günther nicht in die Enge treiben und er brüllte, für die Rüstung, mein ich. Was hat er gemacht? Er, wir, dachte Vogt, Emil und gestand, für die Flugzeuge, für die Panzer, für die Maschinengewehre. Und mit dem Schwimmwagen hat er begonnen. Wir, meinte er. Was machen wir mit dem? Wem? Dem Volk? Fragte Irmisch. Ein fähiger Mann. Den nehmen wir mit. Sie missverstanden sich. Sie sahen die Dinge verschieden. Ja, sagte Günther, diese Guten, diese Ehrenmänner, die würden jederzeit wieder, wenn die Gewinne fließen, für den Krieg produzieren. Vogt nickte selbstvergessen und Günther sah ihn hart an. Man muss ihm das Werkzeug aus den Händen nehmen. Und dann? Und dann? Fragte Irmisch. Und Günther holte weit aus, und fand aber wieder nur Furcht, dann kriechen es die, das Volk. Daran musste Furcht Emil lange noch denken, als es später hieß, alles mit dem Volk, alles für das Volk und etwas stimmte nicht. Volk Friedrich ließ sich im Juni wieder blicken, als der Betriebsrat tagte und die Ingangsetzung der Produktion und Geschäfte beriet. Günther war auch zur Stelle und forderte seine Verhaftung und Enteignung. Folglich Volkseigentum. Das Volk hatte das Sagen und dem Volk war nicht zu helfen. Er wurde nach Sibirien verschleppt. Die Wiesen zertrampelt. Man konnte kein Gras mehr haben. Gegen die Plünderer, die Erscheinung der Abendstunden, die sich zeigte, wo die Kartoffeln gelegt waren, zog der Flurschutz ins Feld. Der Bündnispartner, der Bauer, hatte den Teppich im Stall. Aber die Kuh konnte nicht drauf liegen, weil die Polen sie abgeführt hatten. Der Handel, das mag nun lächerlich vorkommen, ging so vor sich. Sie luden in Erla oder Wildenau Emaille nach Oelsnitz. Dort wurde die Emaille gegen Kohle getauscht. Sie luden die Kohle und fuhren nach Oschatz. Und dort wurde sie gegen Mehl und Getreide verschoben. Sie brauchten Passierscheine in fünffacher Ausführung, die Irmisch zinkte für die fünf Mächte, die am Wege lagerten. Natürlich wurden sie dort am Wege fortgeschickt, festgehalten oder kamen mit dem leeren Wagen zurück. Das kann man mit den heutigen Verhältnissen nicht vergleichen. Grund, Nestler und Schäffler fuhren nach Dresden. Und als sie die Stadt sahen, wussten sie, hier können wir nichts erben. Sie saßen in einem halb zerstörten Gebäude auf dem Flur und fragten jeden, bist du der Ernährungsminister? Nach 3 Stunden kamen sie an den Richtigen und er sagte, kommt nur rein, ein leeres Zimmer, ein zerbrochener Stuhl und ein Tisch. Das war die Landesverwaltung. Die Verhandlung ging so vor sich. Sie saßen auf dem Tisch, er auf dem zerbrochenen Stuhl. Er sagte, ich bin nun den ersten Tag hier und kann euch die Versicherung geben, dass absolut nichts da ist. Also seht, wie ihr weiterkommt. Und standen sie vor der Frage, wie kommen wir weiter? Jetzt bin ich in der Geschichte. Und eine andere Frage stellt sie nicht. Auch wenn sie vorbei ist, vorbei und verloren ist, und man sieht nun, was wahr war und was nicht war. Denn es ist jetzt mein eigenes Gebiet, das unbesetzt ist von den Truppen der Doktrin und des Glaubens und nur Hoffnung vielleicht siedelt, die uns betrügt und weiterträgt. Niemand im Niemandsland wusste von den anderen geheimen Verhandlungen, die schon im April das Loch in die Karte gruben, durch das die Millionen der Scharner Armee im Mai und Juni nach Westen entkam. In Eibenstock wurde sie voll bewaffnet mit Parademarsch in amerikanische Gefangenschaft genommen. Und General Patton war durch die deutschen Linien wie ein heißes Messer durch Scheiße gegangen. Hatte von den Pontons in den Rhein gepisst und gewusst, Armee und Wehrmacht müssen nach Moskau marschieren und die Sache erledigen, als er mit Dr. Rietsch im Neustädter Hof grüne Klöße aß. Niemand. Nur Rietsch vielleicht, der das Essen erbrach und die Sache bei sich behielt und in einem Lager verschwand. Niemand erriet es in Annaberg, in Schwarzenberg und im ganzen Gebirge, diese Geschichte. Am 14. Juni ging das 20. Korps der 3. US-Armee bei Zwickau aufs linke Muldenufer zurück und gab auch Chemnitz frei. Halb Sachsen war unbesetzt. Es verdickte sich ein Gerücht, dass Deutschland in Zonen aufgeteilt und dabei kein Streiflein ausgespart würde. Sie werden uns nämlich in Streifen schneiden. Dann ist das Elend aus und der Herrlichkeit. Letsch Richard will vom Iwan erobert werden. Er glaubt an Stalin, wie wir an den Führer. Aber der Führer ist tot und Stalin lebt. Die Hitler kommen und gehen, aber der Deutsche bleibt. Wir haben den Krieg verloren und einer muss dafür aufkommen. Mir können sie nicht nehmen. Irre dich nicht. Dein Gewehr, dein Willen. Was immer die sicher bezwecken, die Revolution ist es nicht. Wir haben gezeigt, dass wir es selber machen. Wir sind die Organe eines noch gar nicht existierenden Staats. Wir sind die Handlung gar nicht vorhandener Ideen. Wir sind Gedanken und staatenlos, aber selbstbestimmt. Selbstständig, wie die Bodenschätze und das Himmelslicht. Das Uran, meine Herren, alles radioaktiv. Wenn Sie das erst besetzen und Sie wissen, worauf Sie stehen, dann wird es im Gegenteil. wird es ein Staat im Staat. Irmisch für sich. Macht. Das Wort, weil Krause es immer zweimal aussprach, Macht, Macht, klang ihm immer, als wenn einer das Sagen habe und die anderen sollten tun. So oft das Wort benutzt wurde, hieß es, nicht freiwillig, sondern gewaltsam. Gewaltsam und nicht gemeinsam. Gewiss, sie folgten nur einem, dem elementaren Interesse. Aber sie hatten die Macht gepachtet. Das war nicht die Weisheit. Die Krauswerke blieben eine zukunftsträchtige Firma. Vater Kiesling war Sonnabendabend, den 23. nach Betriebsschluss mit Löffler Heinrich verabredet. Es war ein historisches Datum, denn er hatte vor, seinem Sohn die Lehrstelle zu sichern. Was ist, fragte Kiesling gespannt. Da winkte er, löffelte sie vom Wege und rief ihnen halblaut zu, die Russen sind im Gelände. Kiesling Vater sah den Jungen an, griff ihm nichts an, denn die Jacke, förderte ein paar Patronen heraus und verteilte sie im Gebüsche. Sie haben Kraus, Emil. Haben Sie kommen lassen, gab Löffler durch. Vielleicht wird er verhaftet. Der Aktionsausschuss war auch ungefähr informiert. Und Krause, Irmisch, Schickgeorg standen vorne an der Straße. Sie gedachten, bei dem Anstandsbesuch mit dabei zu sein. Das Werk war unter ihrer Kontrolle. Aber Vertrauen war besser. Jetzt würde sich's nämlich entscheiden, sagte Krause, wer die Macht Macht hat. Auf den Tag hatten sie Wochen, Jahrzehnte gewartet. Und käme er ohne Blutvergießen, dann durch Volksentscheid. Endlich kamen zwei Spähwagen aus dem Werkgelände gefahren. Soldaten und Offiziere darin und ein Herr mit breitkrempigem Hut. Den nehmen sie mit, sagte Löffler. Aber der zweite Wagen hielt und Kraus stieg aus. Sein dickes Gesicht war rot, der weiße Kragen schweißnass. Er trat an seine Gefolgschaft heran und reichte jedem die Pfote, die sie nicht ablehnen wollten. Jetzt konnte er ihnen ja leid tun mit seinem Besitz. Seit zwei Generationen geschaffen. Schick war ja gern Schlosser gewesen. Er merkte nichts in seinem Gewissen. Weil der Gewinnler alles verlor, was er erarbeitet hatten. Das war die ausgleichende Grausamkeit. Die waltet und dem das ihre entwendet. Er sah ihnen aber in die Augen und nur sie blickten auf den eigenen Boden. Da sagte Kraus Emil, sie haben sich alles genau angesehen. Es hat ihnen bestens gefallen, sagte er. Und Tränen rannen ihm über die Wangen. So gut gefallen. Und er klopfte Löffler auf den Arm. Хорошо, dass sie es mitnehmen wollen. Ach, sagte Krause lautlos. Was? Was? Fragte Schick. Jetzt hoben sie scheu den Blick. Wir werden demontiert. Vollständig. Das muss ich schreiben und nicht erleben. Am 26. Juni kapitulierte Schwarzenberg. Das Kräfteverhältnis, das jeden Kampf entscheidet, sah eben so aus, dass sie eben entkräftet waren. Das war der Anschluss des Unbesetzten an das Besatzungsgebiet. Die unentgeltlichen Aktionäre rutschten von ihren Stuhlkanten. Es wurden nur Funktionäre gebraucht. Die Last war ihnen von den Schultern genommen. Nun war es Krause, als könnte er nicht mehr gerade gehen. Die Freiheit war ein brotloser Beruf gewesen, wie jede andere Kunst, aber der beste, den sie ergreifen konnten. Nach 42 Tagen ihrer fantastischen Einsamkeit zog Kapitän Popow mit 10 Soldaten und einer Dolmetscherin, die es eilig hatte, in die Kommandantur am Schwarzwasser ein. Ohne dass Widerstand geleistet oder mit den Tränen gekämpft worden wäre, denn sie hatten die Freiheit nur geborgt oder gefunden und besessen, um sie pflichtgemäß abzugeben. In dem Fundbüro liegt sie noch. Und keiner fragt danach. Er hängt an keinem Baum, er hängt an keinem Strick. Er hängt nur an dem Traume der Freien Republik. Er hängt nur an dem Traume der Freien Republik. Das unbesetzte Gebiet, das ich nicht herumsprechen konnte, blieb auch unter den Bewohnern nicht im Gerede. Zu sonderbar war das Gebilde, vorläufig, rückständig und utopisch, anstößig für jeden Staat. Und nichts blieb ihnen von der Epoche im Gedächtnis, außer dem Hunger, der Unsicherheit, dem Abgeschnittensein von der Welt und ihren Waren. Und sie vergaßen diese Angst, diese Freiheit, in der sie sich selbst bestimmen und Gerechtigkeit üben konnten, und wussten wieder, was für sie das Beste war. Ende der Geschichte. Geschrieben nach der Rückkehr in die Vorzeit. Keine Gestalt und Begebenheit ist erfunden. Abweichungen von real existierenden Personen sind Zufall. Das unbesetzte Gebiet. Hörspiel von Volker Braun. Krause, Hilmar Tate. Schlemmer, Jürgen Holz. Schiek, Götz Schulte. Irmisch, Hermann Bayer. Papst, Dagmar Manzel. Komposition, Wolfgang Florey. Es spielte das Kairos Quartett, Wolfgang Bender und Katschatur Kanajan Violine, Amalio Bär Viola, Claudius von Wrochem Violoncello. Ton Peter Awa und Monika Steffens. Regieassistenz Katrin Moll. Regie Jörg Jannings. Produktion Deutschlandfunk mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg 2005.